In seinem Zimmer, seiner Zelle, zog Finn die Broschüre aus den Jeans und sah sie an. Es gab keine Bindung, nicht einmal eine Heftklammer, es waren nur ein paar ineinander gefaltete Blätter. Vorn stand darauf, unsauber gedruckt und ein bisschen schief, weltweit erprobte Techniken für fortgeschrittenes Verhören. »Wollt ihr mich verarschen?« sagte Finn. Er flüsterte es, damit die Mikrofone, bestimmt gab es zusätzlich zur herabstarrenden Kamera auch Mikrofone, es nicht auffingen. Zuerst dachte er, diese Broschüre wäre nur ein Witz, aber die Schläge waren kein Witz gewesen, sein Gesicht brannte immer noch. Die erste Seite der Broschüre, Schläge mit flacher Hand, okay. Die zweite Seite, Schlafentzug, Techniken, laute Musik, Lärm und so weiter, okay. Dritte Seite, Drohungen gegen Familie, Bumskontakte und so weiter, okay. Vierte, Klistiere, okay. Fünfte, Anspannungshaltung, okay. Sechste, Waterboarding, okay. Siebte, Faustschläge, Fußtritte, Brennen mit Zigarette oder Feuerzeug, Vergewaltigung und sexueller Missbrauch, nicht okay. Achte, wenn nicht extra aufgeführt, wahrscheinlich okay. Die übrigen Seiten waren leer. »Die können ja nicht mal richtig schreiben«, flüsterte Finn. »Wenn es kein Irrtum war und sich niemand einen makabren Spaß mit ihm erlaubte, konnte das Ganze bedeuten, dass er Psychopathen in die Hände gefallen war. Der Gedanke erschreckte ihn weit mehr als die Annahme, jemand habe sich nur in seiner Person geirrt. So etwas könnte man durchaus aufklären.« Ein weiser Spruch seiner Oma, sie hatte viele davon, kam ihm in den Sinn, die meisten werden vernünftig, wenn man sie sanft angeht und ihnen eine Chance gibt. Weil ihm nichts Besseres einfiel, ließ er die Broschüre auf den Boden fallen, stand auf und schaute in die Kamera. Er sprach ganz sanft. »Ich heiße Finn Murray. Ich wohne in der Rowan Tree Road 19 mit meiner Großmutter und meinen beiden Schwestern Colleen und Mary. Meine Mutter ist beruflich unterwegs, aber man kann sie auf ihrem Handy erreichen unter...« Finn nannte die Nummer. »Die werden Ihnen alle sagen, dass ich der bin, der ich zu sein behaupte. Dann...« »Was dann? Eine Eingebung oder Logik oder beides?« »Dann... können Sie mir einen Sack über den Kopf stülpen oder mich sogar wieder bewusstlos schlagen, wenn Sie das für nötig halten, und mich an irgendeiner Straßenecke aussetzen? Das können Sie machen, weil ich weder weiß, wer Sie sind, noch wo das hier ist. Ich habe leider keine Brieftasche und keine Papiere dabei. Bloß, also, seien Sie vernünftig, bitte!« Er wusste nicht, wie oft er »bitte« gesagt hatte, sicher ganz schön oft. Finn ging zurück zur Pritsche, legte sich hin und döste. Als er gerade dabei war, einzuschlafen, krachte Anthrax aus den Lautsprechern. Madhouse. Er wäre beinahe von der Pritsche gefallen, er hielt sich die Ohren zu. Nach 2 Minuten, die viel länger erschienen, hörte die Musik auf. Er fühlte sich jetzt nicht mehr schläfrig, wohl aber sehr hungrig. Ob die ihm was zu essen geben würden? Vielleicht nicht. Einen Gefangenen auszuhungern war nicht extra aufgeführt, also war's wahrscheinlich okay. Er schlief ein, sie gaben ihm 4 Stunden, dann kamen sie ihn holen.